Herr Lüders, die Ergreifung Gaddafis, die ja auch zu seinem Tod geführt hat, ist ein Triumph für die Rebellen, aber auch für einen großen Teil der libyschen Bevölkerung. Aber es ist natürlich auch ein großer Erfolg für die NATO. Also sicherlich nicht der Tod Gaddafis, aber seine Festsetzung. Kann sich der Westen einmal mehr bestätigt fühlen in seiner Libyen-Strategie? Nun, eine wirkliche Libyen-Strategie gab es nicht, denn es ist hier schon sehr erratisch verfahren worden, angefangen mit der Abstimmung im Sicherheitsrat und den Schwierigkeiten der militärischen Koordination im Anschluss daran. Aber dann haben sich die Dinge für die NATO und für die Rebellen günstig gefügt. Am Ende steht nun der Sieg der NATO und der Rebellen. Nicht auszudenken, das Ganze wäre schiefgegangen und die NATO hätte sich jetzt in einen monatelangen blutigen innerlibyschen Machtkampf verstrickt. So aber können die Interventionsmächte zufrieden sein. Sie hatten Glück im Unglück, sie haben gewissermaßen auf das richtige Pferd gesetzt. Und der Nationale Übergangsrat war sehr geschickt in seiner bisherigen Politik, als er nämlich die Stämme, die bislang Gaddafi unterstützt hatten, sukzessive auf seine Seite gezogen hatte, mit den entsprechenden Versprechungen, in einem künftigen neuen Libyen ebenfalls beteiligt zu sein an der Verteilung von Macht und Ressourcen. Was bedeutet denn der Tod Gaddafis für die westliche Sicherheitspolitik und die Zukunft auch des Bündnisses? Ich glaube, dass es für die Zukunft des Bündnisses, für die NATO unerheblich ist, ob Gaddafi nun getötet worden ist oder ob er idealerweise vor ein Gericht gestellt worden wäre. Für die arabische Revolution allerdings ist das ein wichtiger weiteres Symbol, denn es gab ja doch viele, die skeptisch wurden mit Blick auf den Erfolg der arabischen Revolution. Die ägyptischen Militärs versuchen sie auszubremsen, diese Revolution. Und in Syrien, im Jemen ist der Kampf noch längst nicht entschieden. Aber gerade in diesen beiden letztgenannten Ländern werden die dortigen Herrscher, Bashar al-Assad vor allem in Syrien, natürlich dieses Schicksal von Gaddafi sich zum Anlass nehmen, noch einmal die eigene Strategie zu überdenken. Denn es ist durchaus vorstellbar, dass die Gewaltherrscher dort genauso enden wie Gaddafi, wenn sie nicht rechtzeitig einlenken. Im Moment, das muss man ja nun auch ganz deutlich sehen, ist Libyen natürlich noch weit entfernt von einer zivilen Gesellschaft, von dauerhaften demokratischen Strukturen, ganz zu schweigen. Welche Unterstützung braucht denn das Land jetzt, wenn es um die Entwicklung dieser Strukturen geht? Und was kann zum Beispiel die Europäische Union dazu beitragen? Ich denke, im Wesentlichen muss es jetzt darum gehen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das Letzte, was die Europäer, die Amerikaner jetzt tun sollten, wäre, den Libyern Ratschläge zu geben, wie sie ihren künftigen Staat zu organisieren hätten oder innerhalb welchen Zeitrahmens Wahlen idealerweise stattfinden sollten. Das müssen die Libyer selber bestimmen. Man kann sicherlich im Hintergrund versuchen, die ein oder andere Empfehlung auszusprechen. Aber alles, was nach einer direkten Intervention von außen aussehen könnte, würde die Position des Übergangsrates und der künftigen Regierung schwächen. Es würde dann der Eindruck entstehen, die libysche Regierung sei ein Lakai anderer Interessen und das wäre Wasser auf den Mühlen radikaler Kräfte, möglicherweise auch islamistischer Kräfte, die dann eine entsprechende Frontstellung versuchen könnten. Also Hilfe für Libyen ja, aber diskret, an Geld mangelt es nicht. Libyen hat genügend Ressourcen, die müssen jetzt freigegeben werden. Die Milliardenbeträge, die im Ausland bislang noch eingefroren sind. Aber ansonsten hat Libyen eigentlich gute Rahmenbedingungen, was das Finanzielle betrifft. Und die Bereitschaft der Menschen ist auch sehr groß, etwas Neues zu wagen. Beruhigend ist es vor allem zu sehen, dass es bislang nicht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu Lynchmorden und Racheaktionen gekommen ist gegenüber den Anhängern des ehemaligen Gaddafi-Regimes. Der Jubel ist ja im Moment groß auf den Straßen, in den Städten in Libyen. Aber mit ein wenig Abstand betrachtet, war es den Libyern wirklich zu wünschen, dass Gaddafi bei diesen Aktionen tatsächlich zu Tode kommt? Denn die juristische Aufarbeitung fällt ja damit quasi flach. In der Tat, in der idealsten aller Welten wäre es besser gewesen, man hätte Gaddafi lebend vor Gericht gestellt und ihn konfrontiert mit seinen Verbrechen. Es gibt aber auch viele, die sagen, dass ein solches Szenario ein langes Siechtum der letzten Reste des Gaddafi-Regimes bedeutet hätten. Mit seinem Tod ist die Zäsur unmittelbar und ist völlig klar, auch für den letzten, verbohrtesten Anhänger von Gaddafi, dass eine Ära zu Ende gegangen ist. Im Gefängnis hätte es möglicherweise noch Überlegungen gegeben, ihn zu befreien oder doch nochmal die Geschichte, das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen. Jetzt ist der Kampf endgültig entschieden, aber Sie haben natürlich völlig recht, eine Aufarbeitung der 42 Jahre andauernden Verbrechen dieser Regierung, unter der die Menschen wirklich furchtbar gelitten haben, wird jetzt wahrscheinlich erst einmal verdrängt werden von neuen Aufgaben und Zielen, insbesondere dem Wiederaufbau des Landes. Vielen Dank, Herr Lüders, für Ihre Einschätzungen.